Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Ekrem Özpoli. Ich bin als Standarzt auf dieser Station tätig und ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen, wenn Sie etwas nicht verstanden oder Fragen haben, lassen Sie mich bitte etwas was wissen. Alles in Ordnung? Ja, natürlich, Herr Doktor. Als erstes benötige ich eine persönliche Daten, und dann können wir weiterfahren. Oh. Wie heißen Sie? Ich heiße Sarah Blaus Vita. Sarah Blaus Vita. Klaus, kannst du bitte Vornamen und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja. Sarah, mein Nachname buchstabiert sich Blausvita. Sarah. Blausvita. Wie? Wie? Ja, wie Wilhelm. Wilhelm. Da, nach dem Set wie? Ja, okay. Wie? I? T, Theodor, T wie Theodor, E wie Emil, R wie Richard. Okay. Blausvita. Okay. Vielen Dank für die Information. Und wie alt sind Sie, Ich bin Frau 55 Blasen? Jahre alt. 55 Jahre alt bin ich. 55 Jahre. Ja. Okay. Und Und wie viel wiegen Sie? ich wiege 85,3 Kilo. 85,3. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,63 Meter groß. 1,63 Meter groß, okay. Alles gut, Frau Blausvita. Was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, Herr Doktor, also ehrlich gesagt fühle ich mich seit Wochen total müde. Ich bin einfach erschöpft und abgeschlagen. Ja, und morgens habe ich fast jeden Tag Kopfschmerzen. Ja, ich verstehe. Seit wann haben Sie die Müdigkeit? Ja, seit 3, vielleicht 4 Wochen. Vier Und Wochen. ja, und es wird von Tag zu Tag immer schlimmer. Am Anfang dachte ich, es geht wieder vorbei, aber nein. Wird es immer schlimmer, oder? Ja, wie gesagt, wird es von Tag zu Tag immer schlimmer. Und noch haben Sie gesagt, ein Kopfschmerzen, oder? Ja, ich habe auch Kopfschmerzen jeden Tag, fast jeden Tag. Jeden Tag. Frau Blatzwitter, schlafen Sie gut, oder? Nein, Herr Doktor, ich kann nicht gut schlafen. Aber Vielleicht wie viel Stunden pro Nacht? tatsächlich bin ich im Bett fast 8 Stunden, aber ich habe Probleme, gut zu schlafen. Ich kann nicht gut schlafen. Ich muss 4 bis 5 Mal pro Nacht zur Toilette gehen und mein Mann weckt mich ständig, weil ich wohl schnarche. Vier und fünfmal Ja. stehen Sie auf und für Ja. die Wasser Ja, auf die lassen. Toilette. Ich muss auf die Toilette gehen. Deswegen kann ich nicht durchschlafen. Ja, ich verstehe. Es ist schwierig, ja. In der Nacht mindestens 4 und 5 Mal stehen sie für Wasserlassen. Haben Sie noch Konzentrationsstörung? Ja, auch habe ich Konzentrationsstörungen. Ja, zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, muss ich manchmal für ein paar Sekunden die Augen schließen. Das ist doch gefährlich, oder? Ja. Ich kann nicht konzentrieren, sogar zu Auto fahren. Ja, natürlich, das ist sehr, sehr gefährlich. Sie haben schon eine gute Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Das ist sehr wichtiges Thema. Ja, außerdem muss ich auch auf meine Enkelkinder aufpassen, Ja. aber das schaffe ich im Moment gar nicht mehr. Ich bin einfach zu müde. Ja, ich verstehe Sie. Es ist sehr schwierig, um die Kinder zu kümmern. Ja, ich verstehe. Aber machen Sie sich keine Sorge. Wir können eine Lösung finden. Ja. Haben Sie schon gesagt, Kopfschmerzen täglich? Würden Sie mir mal beschreiben, Ihren Kopfschmerzen? Ja, es Wie ist, ja, bitte schön. lange dauert? Welcher Charakter? Es ist eher drückend, so ein Druck im ganzen Kopf, würde ich so sagen, Herr Doktor. Ja, Drücken. besonders im Morgens ist es stärker als tagsüber. Morgen stark. Wie beschreiben Sie vielleicht auf eine Schmerzskala? 1, 0, kein Schmerzen und 10, starke Schmerzen. Was würden Sie? Vielleicht eine 6 morgens, aber im Laufe des Tages verbessert sich sie. Eine 2. Morgens 6. Ja, mindestens 6. Aber vielleicht Nachmittag oder Abend. Ja, wie gesagt, im Laufe des Tages verbessert sich die Schmerzen. Vermindert. Okay, verstehe. Oder Dagegen haben Sie schon ein Schmerzmittel eingenommen, oder? Nein, Ja. nein, ich versuche damit umzugehen. Okay. Ohne Medikamente. Gibt es einen Auslöser oder gibt es etwas verschlimmert oder Das habe ich nie bemerkt. schmerzlindert? Das habe ich nichts bemerkt, nicht bemerkt. Kein Auslöser. Okay. Aber haben Sie täglich diese Schmerzen? Ja, fast jeden Tag. Okay. Herr Doktor, Ja, ja, und wie gesagt, schnarche ich. Und ja, und anscheinend sehr laut. Mein Mann schläft inzwischen sogar im anderen Zimmer. Er sagt, ich höre manchmal auf zu atmen und ja. würge dann im Hals. Ich verstehe Sie sehr Ich habe gut. davor Angst, ja. Ja, natürlich, Sie haben recht. Seit wann haben Sie die Schmerzen? Was sagt Ihrem Mann? Wie gesagt, diese Beschwerden, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Schnarchen seit 4 Wochen, ja, Ja. seit 3, 4 Wochen. Vorher haben Sie keine Beschwerde. Nicht so Ja, stark. verstehe. Natürlich habe ich Kopfschmerzen, aber und manchmal habe ich mich müde gefühlt, aber nicht so stark. Und früher hat mein Mann nicht darüber beschwert, aber jetzt, das ist sehr schwer für uns. Nicht Ja, nur für mich, sondern auch für meinen Mann. Ja, ich Für mein Mann, verstehe. meinem Mann. Es ist sehr, sehr schwierig für Ihre Beziehung, aber vorher 4 Wochen haben Sie keine ähnlichen Beschwerden, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, eigentlich nicht. Ja. Oder nicht so wenig, ja. Alles gut. Und bekommen Sie Atemnot oder wenn Sie flach liegen? Ja, Doktor, diese, wenn ich auf dem Rücken schlafe, verschlechtern sich diese Beschwerden. Fragen Sie es, oder? Ja, Ja. flach Aber liegen Atemnot, oder ja, Atemnot, ja, manchmal wache ich richtig auf und schnappe nach Luft. ja, Ja. in der Nacht. Aber tagsüber habe ich keine Atemnot. Ja, Ihr Mann hat schon gesagt, Sie schnarchen beim Laufen. Und er hat gesagt, noch eine Atemunterbrechung oder sowas. Ja. Wie genau? Kennen Sie, wie viel Sekunde oder wie lange dauert diese Ich Atemunterbrechung? weiß nicht, Herr Doktor. Alles gut. Er hat, ich denke, dass er nicht es gerechnet oder Ja, okay, weiß natürlich. nicht. Das ist sehr schwierig. Ja, das muss in einem Labor führen können. Ja. Alles gut. Atmen Sie beim Schlafen durch die Mund oder Nasen? Ja. Herr Doktor, durch den Mund. Ja, ich wache jeden Morgen auf mit einen trockenen Mund. Ja, trockener Mund. Ja. Jeden Tag? Ja, fast jeden Tag. Jeden, ja. Haben Sie noch geschwollene Beine? Das habe ich nie bemerkt. Keine geschwollenen Beine. Tagsüber fühlen Sie sich Atemnot oder? Wie gesagt, habe ich keine Atemnot Ja, tagsüber, aber war keine. ich fühle mich müdig, Ja, immer. müde. Immer müdig und schläfrig. Ja, schläfrig Schläfrig. auch. Alles gut. Beim Schlafen, wie viel Kissen benutzen Sie in der letzten 4 Wochen? Ja, zwei Kissen Zwei benutze ich, Kissen. ja. Benutze ich, Ohne ja. zwei Kissen schlafen Sie gut, oder? Nein, wie gesagt, alle Beschwerden verschlechtern sich ohne Kissen, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Auf dem Rücken schlafe. Alles gut, Frau Wasswitter. Und in der letzten Zeit haben Sie ab oder zugenommen? Ja, leider. Ich habe in den letzten 3 Jahren etwa 20 Kilo zugenommen. Gestern habe ich mich gewogen. Ja, 85,3 Kilo, Herr Doktor. Das ist zu viel. Ja, ich verstehe. Okay. Haben Sie schon eine Diätveränderung, oder? Nein, Herr Doktor. Alles gut. Sie haben schon gesagt, in der Nacht 4 oder 5 Mal Ja, beim genau. Wasserlassen. Und haben Sie schon etwas Stuhlgangprobleme? Ja, Herr Doktor, ich habe Verstopfung. Seit wann? Diese Beschwerde habe ich seit Jahren. Seit Ich Jahren. weiß, ja, Okay. genau, ich kann nicht genau sagen, seit wann. Dagegen haben Sie etwas eingenommen, oder? Vielleicht. Nein, Ich möchte nicht Medikamente nutzen, anwenden. Oder Statt psychiatrische. Medikamente nehme ich oder kaufe ich im Drogeriemarkt manche pflanzliche Mittel. Ja. Ja. Alles gut. Okay. Beim Wasserlassen in der Nacht, besonders in der Nacht, wie viel Menge? Ich habe nicht Ja. aber normal. Viel Nein, oder normal mehr? Menge, aber die Häufigkeit. Das Problem ist Häufigkeit des Wasserlassens Auch in der Nacht. Ja. haben die brennende Gefühl oder Schmerzen beim Wasserlassen Nein, zugang. Gott sei Dank habe ich keine solche Beschwerden. Alles gut. Dann. Haben Sie irgendwelche Erkrankung? Meinen Sie, ja, Vielleicht Bluthochdruck zum Beispiel, ja. Hyperkrankheit oder Okay, ja. Ich seit 3 Jahren leide ich an Bluthochdruck, Herr Doktor. Und ich habe auch erhöhte Blutfettwerte. erhöhte Fettwert, ja. Blutfettwerte. Seit wann haben Sie Bluthochdruck? Seit 3 Jahren Drei Jahre. Bluthochdruck und Und? seit 5 Jahren hoher Cholesterinspiegel. Hm, Hoher. 5 Jahre. Ja. War es ein bisschen hoch. Und gibt es noch etwas? Nein, ich Nein. habe eine Das ist andere gut. Erkrankung. Wurden Sie schon mal operiert, oder? Ja, Herr Doktor, ich hatte eine OP vor 10 Jahren zur Entfernung des der Gallenblase. Gallenblase entfernt vor 10 Jahren. Ja, richtig. Alles gut. Wissen Sie, wegen einer Steine oder Blasenentzündung? Ja, wegen Stein hat meine Blase entzündet. Ja, wegen. Der Arzt hat so gesagt. Aber ich weiß nicht genau. Alles gut, das war komplikationlos. Nein, Ja. das war in Ordnung, ja. Alles war in Ordnung. Und welche Medikament haben Sie eingenommen? Ja, Herr Doktor, ich nehme Valsartan morgens Wahnsinn. und Liprozett auch morgens. Morgen Valsartan 80 Milligramm und 80. Liprozett 10 Milligramm, auch 20 Milligramm. Lipuzett, könnten Sie bitte wiederholen? Ja, Liprozett, ich habe so LIPZRUZ, Ja. Ja, okay. CET. Alles gut. Wie viel Milligramm? Was steht? 10 Milligramm und 20 Milligramm. Gibt es darin zwei Medikamente? Warum steht so das? Es steht zwei Nummern. Ja, natürlich kann es sein. Ich kenne nicht diese Medikamente, aber ich denke, das ist eine Kombination Medikament. Nicht Okay, nur eine ja. Sache. Ja. Ich nehme es gegen Cholesterin, erhöhte Cholesterin. Ja, alles gut. Frau Blatz-Witta, haben Sie Allergie Ja, gegen ich bin Pflaster? allergisch gegen braunes Pflaster. Braune Pflaster. Wie reagieren Sie gegen braune Pflaster? Durch Juckreis oder mit Juckreis und rote Haut. Ja, Juckreis und rote Haut. Rote Alles gut. Haut, ja. Frau Blaswitter, haben Sie geraucht oder rauchen Sie? Nein, ich habe nie geraucht, Herr Doktor. Trinke Alkohol, wenn ja, wie oft? Ja, ich trinke Alkohol, aber nicht so viel. Vielleicht zwei, drei Gläser Wein pro Woche. Am Wochenende besonders. Am Wochenende. Ja. Ja, okay. Bitte nehmen Sie nicht persönlich diese Fragen. Haben Sie schon einmal Drogen ausprobiert, oder? Nein, ich habe nie probiert. Ich habe nie das probiert. Keine. Und Ihre Eltern lebt noch? Mein Vater lebt noch, aber meine Mutter ist leider verstorben. Ja, und Es tut mir mein sehr Vater leid. hat Bluthochdruck, Herr Und Doktor, warum? vielleicht möchten Sie wissen. Und meine Mutter ist mit 89 Lebensjahren an einem Schlaganfall gestorben. Ah, Schlaganfall. Es Herr tut mir Doktor, sehr leid. ja, sie hatte Depressionen, Depression. Schwermütigkeit. Sie hatte Schwermütigkeit. Ist Mensch. das erblich? Ja, ich denke nein. Ich denke nein. Ja, manche Seite kann sein, aber das ist nicht Regel. Nur kann sein. Oh, danke, Keine Herr Regel. Doktor. Es hat mich beruhigt. Ja, machen Sie sich keine Sorge. Und Frau Lauswitter, wo wohnen Sie? Mit wem? Im Hauptstraße, meinen Sie so, oder? Nee, nee, Ja, nee. mit meinem Mann. Mit Familie. Aber zurzeit schläft er in anderem Zimmer wegen meiner Problemen, wegen meines Schmerzen. Ja, Schnarchen, ja, ich verstehe Sie. Es ist ein bisschen schwierige Situation, aber wir können eine Lösung finden. Ja. Ich hoffe, Herr Doktor. Ja, Sie brauchen sich keine Sorge machen. Und haben Sie Kinder? Ja, wie gesagt, ich habe auch zwei Enkelkinder und zwei Töchter. So, Enkelkinder und zwei Tochter. Alles gut, super. Töchter, ja. Was machen Sie beruflich? Ja, früher habe ich lange Jahre als Krankenschwester gearbeitet, aber jetzt arbeite ich nicht. Ja, alles gut. Sie Wegen sind. dieses Problem, Herr Doktor. Wenn ich alle diese Probleme lösen kann, kann ich wahrscheinlich wieder arbeiten. Ja, Sie sind auch unsere Kollegin. Und Ja, ich habe ja. seit Jahren, ja, ich habe jahrelang in Krankenhäusern gearbeitet. Ja, super, super. Alles gut. Frau Blatz-Witta, ich bin nun meine Fragen fertig, mit meinen Fragen fertig. Haben Sie noch Fragen? Nein, Herr Doktor, aber was denken Sie? Was habe ich? Ich habe noch einen Verdacht auf Schlafapnoe-Syndrom. Danach haben Sie Was eine ist Syndrom? Oh, das Schlafapnoe. hat mir Angst. Ja, Schlafapnoe. das. In der Nacht Atmung, Unterbrechung. Ja, das hat sich bestimmt. Mindestens 10 Sekunden oder sowas. Natürlich kommt wieder. Und ja, deswegen beim Schlafen, Sie sind sehr unruhig. Und dann sollen Sie in der Nacht mindestens 2, 3, 4 Mal aufstehen. Und ja, ich möchte als erstes Ihnen körperliche Untersuchung und dann ein paar Laboruntersuchungen durchführen und dann eine Schlaflaboruntersuchung durchgeführt werden und so weiter. Okay, Herr Doktor. Alles gut. Danke. Danke, Herr Bitte Doktor. warten Sie in Wartebereich und dann ich werde Ihnen Bescheid sagen. Okay, ich warte auf die Untersuchung. Alles gut. Danke. Hocam benden bu kadar. Ja, beide haben sehr, sehr gut gemacht. Als gestern. Ich gratuliere euch. Hocam. Öz, möchten Sie zuerst Ihre Vorstellung Ja. hören? Okay. Ich möchte erstmal meine. Brauchen Sie ein paar Minuten, oder? Nee, ich möchte sofort weiterführen. Und dann Sarah Blaus-Witter, 55 Jahre alt, Patientin. Sie wiegt 85,3 Kilo und 1 Meter 63 groß. Sie stellt sich heute bei uns seit 4 Wochen bestehende progrediente Müdigkeit und Kopfschmerzen vor. Er schlaft, sie berichtete täglich mindestens 8 Stunden im Bett, aber mindestens 4 oder 5 Mal aufstehen müsste. Und sie hatte seit 4 Wochen schlechte Konzentrationsstörung und Kopfschmerzen. Schmerzcharakter ist drückend und besonders morgens stark und Schmerzintensität liegt bei 6 von 10 auf einer Schmerzskala. Keine Auslöser. Ihrem Mann berichtete, sie sehr laut schnarche. Sie berichtete auch auf dem Rücken nicht schlafen könnte und täglich er wach, sie wach mit dem trockene Mund auf, täglich Müdigkeit und schläfrig berichtet. Und sie müsste beim Schlafen mindestens 2 Kissen benutzen. Letzte 3 Jahren circa 20 Kilo zugenommen. Beim Stuhlgang gibt es mehrere Jahre Verstopfung, Obstipation und in der Nacht mindestens 4, 5 Mal Wasser lassen, kein Schmerzen. Ansonsten ist die vegetative Anamnese unauffällig. Sie hat seit 3 Jahren arterielle Hypertonie und 4 Jahren Hypercholesterinämie. Entschuldigung, Ja. ist die Patientin oder ist ihr ihre Blutdruck gut eingestellt? Ja, ich. Leider habe ich nicht diese Frage gestellt. Warum ist diese Frage wichtig bei Nee. dieser Falle, diesem Falle? Schlafapnoe-Syndrom geht mit immer einem herzlichen Problem und eine Herz kann eine Herzinsuffizienz sein. Und natürlich sehr wichtig, arterielle Hypertonie bei diesem Fall. Ja, andererseits kann erhöhte Bluthochdruck Morgen bei Kopfschmerzen verursachen. Und die Patienten beschreiben über Morgen bei Kopfschmerzen. Als Differentialdiagnostisch können wir unkontrollierte arterielle Hypertonie denken. Deswegen ist hier wichtig, diese Fragen zu stellen. Okay. Medikament regelmäßig eingenommen oder nicht, ja. Ja, leider habe Nicht ich diese. oder. Ja, viele Menschen nehmen das Medikament regelmäßig ein. Trotzdem können sie unkontrollierte arterielle Hypertonie haben, weil sie auf die Ernährung nicht achten oder nicht regelmäßige Sport treiben. Deswegen manchmal sind diese Medikamente nicht ausreichend. So, deswegen sollen wir ersetzlich diese Fragen stellen. Ja, Ist natürlich, ja. Ihren Bluthochdruck Ja, gut eingestellt? natürlich sehr wichtig. Aber ich hoffe, die ist eine Krankenschwester. Ich hoffe, die Medikament regelmäßig Ja, einnehmen würde. ich glaube, bei der Prüfung ist das nicht so schlimm. Ich möchte nur tonen, damit Sie nicht daran vergessen. Ja, sehr wichtige Bitte Frage. schön, Danke weiter. für die Information. Und sie hatte vor 10 Jahren einen Gallenblaseentfernung wegen Stein und Entzündung. Das war komplikationlos. Als Medikament, er nimmt täglich morgen Er oder sie? sie nimmt Valsartan 18 Milligramm morgen einmal und Liposrit 10 Milligramm täglich morgen. Lipidität 10 Milligramm oder? Die Patient sagte mir 10 und 20 Milligramm. Wissen Sie, warum das Medikament solche Dosierung hat? Das ist eine Kombinemedikament, ich denke. Ja, Ja. Gibt Eliptrozett es? besteht aus zwei Medikamenten, Ja. deswegen hat zwei Dosen. Ja, gibt es zwei aktive Medikamente, ja. Ja. Aber ich kenne. Deswegen sollen Sie bei der Dosierung. Ja, beide Dosen. 10 Milligramm. Wie kann man sagen, 10 Milligramm teilt oder pro oder wie kann man das sagen? Eigentlich, ich weiß es nicht genau. Ich habe immer gesagt, Liptruset 10 Milligramm und 20 Milligramm. 10 Milligramm und 20. Aber ich weiß es nicht genau, Ja. wie ganz genau richtig ist. 10 zu 20 oder 10 von 20, ja, ich weiß es nicht. Okay, machen Sie keine Sorge. Ich gucke sofort. Sie können weitermachen. Ah, gut, und dann Sie haben braune Pflasterallergie und sie reagiert Juckreiz und Erdheim und roter Ausschlag und Pruritis und Erdheim. Und Nikotinkonsum wurde verneint, Alkoholkonsum 2 oder 3 Gläser Wein am Wochenende wurde Beat Drogenkonsum, wurde verneint. Vater leidet an arteriell und lebendig. Mutter leidet an Mutter verstorben an Schlaganfall. Und sie ist verheiratet, hat 2 Kinder, 2 Töchter und 2 Enkelin. Sie sei Krankenschwester. Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Schlafapnoe-Syndrom. Differenziell diagnostisch kommen Hypotyreose und Anämie. Wofür spricht obstruktives Schlafapnoe-Syndrom? Bei diesem Fall. Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom ist eine obere Atemwege-Verengung oder Verstopfung, besonders beim Schlafen. Pro Stunde mindestens 10 Sekunden Atemunterbrechung gibt. Ja, Sie haben sehr gut obstruktives Schlafapnoe-Syndrom beschreibt. Aber meine Frage ist, wofür spricht Schlafapnoe-Syndrom? Welche Symptome hat die Patient? Ja, wofür spricht, ja, Entschuldigung, ja. Ja, hören Sie meistens diese Fragen. Wofür spricht? Ja. Etwas, ja. Am Anfang Schläfrigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsstörung, Kopfschmerzen und Beim zunehmend. Schlafen? Ja. Beim Schlafen? Beim Schlafen laut schnarchen und dann Atemunterbrechung, bei der aber nur Fremdanamnese, zum Beispiel ihrem Mann. Und dann ja, natürlich Nikturi und ja, das ist so. Super, Sie haben alle Symptome genannt, nur Gewichtszunahme auch. Okay. Und dann, ich würde gerne als eine körperliche Untersuchung durchführen und dann ein Blutbild abnehmen. Bei der Blut Was, welche Werte würden Sie im Labor bestimmen lassen? Meine Verdachtsdiagnose, ich möchte kleines Blutbild und dann Was Leber ist kleines Blutbild? Was meinen Sie kleines? kleines Blutbild ohne differenziell Bewertung, nur Leukozyt, Erythrozyt und Lymphozyt und Hämatokrit und Natürlich das ist Thrombozyt und alles. so. Ja, aber Blutbild ist viele differenzielle Gruppe involviert. Und ich möchte noch eine Thyroid-Schilddrüse-Enzyme und TSH. Schilddrüsenenzyme oder Ja. Hormone? Hormone, ja. Schilddrüse, Hormone. TSH. Was TSH? TSH. Wie kann man sagen? Ich weiß es TSH? nicht. Ich sage erstmal TSH. Ja, TSH. FT3 und FT4 und dann ein EKG verschreiben und dann Sie ich würde. können, Sie können solche sagen. Im Labor werde ich Blutbild, Entzündung Blutbild. Parameter, Ja. Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Ja. dann Schilddrüsenhormonen. Und Sie haben auf Anämie als Differentialdiagnose genannt. Ja. Deswegen Hinterkreuzung. Ferritin, Ja, Transferrin, ja, ja. B12-Mangel, Ich. Folicsäure Ja, ich habe total vergessen, ja. und bei diesem Fall ist Blutgasanalyse wichtig. Ja, natürlich, sehr wichtig. Aber einfach zu sagen, sagen Sie zuerst einfache Laborwerte, Blutbild, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte. Bei dieser Zeit können Sie denken, welche andere Laborwerte möchte ich bestimmen lassen? Ja? Okay, weiter. Ja. Und dann würde ich noch gerne einen Schlaflabortermin vereinbaren für die Patienten und einen Was bedeutet Schlaflabor? Untersuchung. Schlaflaboruntersuchung ist eine moderne Untersuchungsmethode. Die Patient soll da eine Nacht schlafen. Deswegen, damit die Patienten Schlafrhythmen, Herz, Puls, Muskelaktivität und Schlafzeit recherchieren können oder bestimmen können. An Schmerzblei moderne Untersuchungsmethode für die Diagnose Schlafapnoe-Syndrom. Okay. Und dann eine pulmonologische Konsil und ein psychiatrische Konsil vereinbaren. Warum? Gerne. Psychiatrisches Konsül würden Sie anfordern? Frau Blaswita hat mitgeteilt, die Mutter hatte schwierige Müdigkeit und Schwermut. Schwermut oder Müdigkeit. Müdigkeit und ich denke, sie hat ein psychiatrisches Problem haben, oder? Ich weiß nicht. Ja, wenn Sie Depression als Differentialdiagnose nennen, können Sie natürlich ein psychiatrisches Konsil anfordern. Ja, Ja. und natürlich Sie können Differentialdiagnose als Depression nennen, weil Schlafprobleme, Gewichtszunahme, Obstipation, Konzentrationsstörungen, immer Müdigkeiten, ja diese Symptome, so diese Symptome gehören auf Depression. Ja, aber normalerweise haben sie nur Anämie und Hypothyreose als Differentialdiagnose äußert. Deswegen brauchen sie nicht psychiatrisches Konsil. Das ist nicht falsch, aber Ich verstehe sehr gut, ja. Außer Verdacht und Differentialdiagnose ein bisschen gefährlich. ja, Sie haben viele, viele Fragen Ja, okay. erhalten. Willkommen. Alles gut. Und Können. Okay. Wie können Sie die Patienten behandeln? ich denke, nach dem Schlaflaboruntersuchung können wir einen SPAP-Gerät verschreiben. Was definitiv kuratif Was ist CPAP? Behandlung. CPAP Continue Positive Airway Pressure. Soll Auf ich Englisch. auch ja Deutsch sagen? Ständig positiv Atmung Druck. Okay, Evet. süper. Süper. Wie arbeitet Spakgerät? Ja, deswegen so genannten die Namen dauerhaftige positive Atmungsdruck geben. Und dann Ja, um die deswegen, Atemwege zu ja, öffnen, dadurch Verbund zu halten. ja, oberes Atemweg offen bleiben und dann Schlaf geht noch ein bisschen ohne aufwachen, oder? Okay, ohne Atemunterbrechung Ja. zu bekommen. Okay. Leider kann ich nicht sagen, ja. Ja, haben Sie ein paar Empfehlungen für diese Patienten? Ja, natürlich. Sehr wichtig. Lebensveränderung und Gewicht reduzieren, Sport treiben, Diät organisieren und so weiter. Sehr wichtig. Vielen Dank, Herr Öz. Sie haben sehr gut gemacht. Ich Danke. gratuliere Ihnen. Danke, vielen Dank. Tam 20 dakikada konuştum abi. Şimdi soruları bunun ayrı ayrı çıkardım. Yani sizin notlardan zaten öyle hazırlanmış bir şlafla ilgili sorular. Yani bunu böyle çalışmak lazım diye düşünüyorum. Daha sonra Şimers'le ilgili sorular. Daha sonra Atemnot'la ilgili sorular. Böyle üç grup ama tabii çok sorusu var. Ben yine unuttum çoğunu sormayı. Ama zaten çoğunu sormana gerek yok. Evet. Çoğunu sormana gerek yok. Hastanın bazı semptomları hasta kendiliğinden söylüyor. Hastanın kendiliğinden söylediği semptomları tekrar sormamıza hiç gerek yok. Evet. Ben orada sonuçta hastanın ne söyleyebileceğini önceden kestiremediğimiz için tek tek mi söyleyecek, toplumu söyleyecek, onun söylemeyeceği her şeye yönelik nasıl sorabilir mi Evet, hazırlamak için evet, evet. böyle Şimdi hazırlık. zaten o yüzden de mesela bazılarını soramadım. Çünkü Çetin Hocam mesela Kopş Mersin'e falan direkt girdi. Onları tarif etti. Dolayısıyla sormama gerek kalmadı. Ama evet yani hakim olunmazsa bayağı zorlanılacak bir konu hocam. Evet, bir de hani o kadar sık ya belki o kadar sıktır hani bölümüne göre değişiyordur da benim için uzak bir konu olduğu için gerçekten şey. Ama çok güzel yaptınız. Özellikle birkaç şeyi çok vurgulamak istiyorum. Çok hoşuma gitti sizde. Hastanın ismini başlangıçta birçok kere, sonra görüşme içerisinde birkaç kere tekrar ettiğiniz bu çok çok önemli. Özellikle Düsseldorf'ta en az 5 kere hastanın ismini tekrar etmemizi bekliyorlar. Yani hastanın ismiyle ona seslenmemizi bekliyorlar. Bu çok güzeldi. Sonra özellikle hasta rakamlarla ifade ettiğinde işte yaşını, kilosunu, şunlarını, bunlarını bunları hep tekrar ettiniz siz. Yani hani hem arada bir boşluk olmadı hastayla konuşurken hem de kendi söylediğiniz ya da anladığınız doğru mu değil mi diye bir hastanın da kontrol etmesine fırsat oluşturdunuz. Bu çok güzeldi. Mesela atıyorum hasta dedi ki aynı 10 sipsi kilogram dedi. Siz aynı 10 sipsi yazarken bu çok önemli trik bir noktadır. Sizi yanlış yapmaktan korur. Ve mesela ismiyle ilgili rakamlarla ilgili gayet emin oldunuz böyle yaparak. Mesela isminde yanlışlıklar vardı. Hasta ne yaptı? Düzeltti. Bu çok iyi bir yol. Bu çok güzeldi. Sonra empati göstermeniz çok güzeldi. Yani hastanın birçok kere bu durumun zor bir durum olduğunu, onu anladığınızı, ona yardımcı olacağınızı, bir çözüm bulacağınızı. Bakın yani bu bir sürü hasta için böyle. Değişik değişik cümleler kullanmıyorsunuz. Söylediğiniz şey şu oluyor. Ya, das kann schwer sein für Sie. Aber wir können heute natürlich eine Lösung finden oder wir können heute die Ursache ihrer Beschwerden herausfinden. Gibi, hepsinde bunu söylüyorsun. Yani hasta bir zorluktan bahsediyor. Onu anladığınızı, bunun zor bir durum olabileceğini ama bugün bir çözüm bulacağınızı ya da sebebi bulmaya çalışacağınızı söylüyorsunuz. Her şeyde. Bu aslında anlaşıldığını hissettiriyor. Ve siz bunu hani birkaç kere böyle söylüyor oldunuz. Ve her zaman ya das kann physisch veya sein olabilir. Das ist belastend physisch olabilir. Und das ist nicht einfach um die Enkelkinder zu kümmern hani olabilir. Yani böyle trik şeyler birkaç değişik versiyonda dönebilir. Siz de bunu gayet güzel yaptınız. Az önce söyledim zaten bu çok sık olmadı birkaç kere oldu ama hastanın kendiliğinden söylediği bazı şeyleri tekrar ona sormaya gerek yok. Mesela o luf notla ilgili bir şeyler söylemişti. Sonra siz bir daha luf notunuz var mı? Taks über diye de söylediniz. Aslında o konuşma içerisinde söylemişti. Onu tekrar sormaya gerek yok. Ya da işte Atem Aufsätze'sını direkt böyle söylemedi de mesela fremd anamnez yani eşinin verdiği bilgiyle işte bazen koişsem oluyor. Hani bir nefesi kesiliyor sonra bir ses çıkıyor ya ona deniliyor bildiğim kadarıyla o. Öyle tarif etti. Bir daha Atem Aufsätze'larınızı da fark etmiş mi eşiniz diye hani sormaya belki gerek olmayabilir. Gibi bir de mesela bu birkaç hastada daha oluyor, birkaç falde daha oluyor. Çocuklarıyla ilgili önceden bir şey söylüyor oluyorlar. Ya da ginekolog işi anamnezede işte Kaiser Schnitt olduğunu söylüyor. Vakum ekstraksiyonu olduğunu söylüyor. Yani bize bir şekilde önceden çocuğu olduğunu söylüyor. Öyle vakalarda haben Sie Kinder diye sormak yerine wie viel Kinder haben Sie? Yani zaten bir tane olduğunu biliyorum. Siz önceden söylemiştiniz de kaç tane çocuğunuz var? Gibi sormak çok daha uygun Evet, olur. kesinlikle. Yani ki torunlarından bahsediyor. Biz kaç çocuk var diye sorduk. Yani saçma hocam. Kesinlikle. Yani onun dışında bence gayet iyiydi. Elinize emeğinize sağlık. Tayyip bir kısmında hastaya aslında Schlafapne sendrom demeyi tercih etmiyoruz. Belki benim notlarımda öyledir ama dedim ya ben onları başlangıçta hazırlamıştım. Sonra gittikçe şekillendi. Teil 1 kısmında hastaya Aufklärung yaparken ja, ich habe den Verdacht auf eine schlafbezogene Atemstörungen diyoruz. Hani mesela orada da Çetin Bey çok güzel yaptı. Aslında, sendrom mu? Sendrom ne gibi hani böyle Evet, konuştu, evet. söyledi. Ama schlafbezogene yani uykuyla ilişkili bir atım probleminiz var deyince bu daha masum kaçıyor. Yani onun anlamasını da kolaylaştırıyor. Schlafbezogene Atemstörungen. Teil 1 kısmında hastaya Aufklärung yaparken böyle söylüyoruz. Ama işte Teil 3 kısmında ve Teil 2'de yani dokümantasyonda natürlich obstrüktives Schlafapne sendrom diye yazıyoruz. Bir de hastaya siz Wartebereich'te bekle dediniz ya. Ben de öyle diyordum. Ama tabii not aufnahme sistemini bilmiyorum falan ondan öyle diyordum. Sonra beni uyarmıştı arkadaşlar. Hiç öyle demeye gerek yok. Hem zaten bazı vakalar için bu tehlikeli oluyor. Mesela gastroenteritiste bulaşıcılık riski var değil mi? Pnömonide işte bulaşıcılık riski var. Böyle hastalarda onları Wartenberg'e göndermiyoruz. Aslında ben not aufnahmede 3 gün hospitasyon yaptım ama hiçbir hastayı oraya göndermiyorlar. Herkes kendi odasında bekliyor. Yani muayene edildiği odada bekliyor. Onun yerine Wartenberg'te bekleyin demek yerine bitte warten Sie hier, ich komme gleich gibi bir şey demek. Hani bu muayene edildiği yerde beklesin. Böyle denilebilir. Bunlar benim dikkatimi çekmiş. Şimdi vakayla ilgili Evet, şeydi hocam, bizim ikinci formda düzeltilmiş. Ben onu sabah çıkarttım. Tabii çok vaktim olmadı. Aslında baktım da kalmamış. Evet. Bu şekilde belirtiyoruz. Auf Schlaf bezogene Atemstörung. Hani burada daha toplu diğer evet. adı şey. Onları ben son sınava girmeden birkaç gün önce hani hızlıca okuyayım diye düzenlediğim. Tabii yine eksikler vardır da. Evet ikisine bir arada bakmak daha iyi olur. Gayet kısa. Evet hocam. Yani yeterli. Hiç başka bir şey gerek yok. Şimdi bu vakayla ilgili hani sorular nezdinde aslında az önce hani Ekrem hocam söylüyor oldu. Şimdi genel hani bilgi verme kısmına geçeyim. Hani ben soruları sorarken kendi nezdimde hani grupladığım bir şey vardı. Mesela o saz hastası genelde nasıl geliyor? Müdigkeit'la kayıtla geliyor ya da Abgeschlagenheit'la geliyor. Sadece bunu söyleyebilir. Ama işte Müdigkeit'im kaydım var, Abgeschlagenheit'im var. Bir de Morgan diye Kopfschmerzen'im var diyebilir. Yani semptom da söyleyebilir. Sadece mesela Müdigkeit'la geliyorsa, başka hiçbir şey söylemiyorsa ilk başta ben genelde şöyle söylüyorum. Ja, das tut mir leid. Das sie soll beschwerden haben. Yani hem bir empati göstermek için işte Müdigkeit, Abgeschlagenheit böyle yakınıyor ya onu anladığımı göstermek için. Sonra şey diyordum. Gibt es eine bestimmte Ursache, dass sie sich müde fühlen? Yani sizin bu kadar yorgun hissetmenize sebep olabilecek bir neden var mı diye soruyordum. Sonra da örneklendiriyordum. Bakın mesela vielleicht haben sie Schmerzen oder haben sie Schlafstörungen. Niye böyle diyordum? Yani yorgunluğun en temel sebepleri nedir? Ya bir Schmerzen'ı vardır ya da bir uykusuyla ilgili problem vardır gibi. Hani geçiş yapabilmek için. Mesela bu soruyu o sasta da kullanıyordum. Bu soruyu kemoterapi yan etkisi olan vaka var ya orada da kullanıyordum. O da müdik kayıtla gelebiliyor. Bazen TL vakası da bununla gelebiliyor. Hani müdik kayıtla gelip yanında beşver de tarif etmeyen yani spesifik beşver de tarif etmeyen hastalarda bu soruyla giriş yapıyordum. Direkt böyle spesifik bir şey sormamak için. Hem ona anlayış göstermek hem de oradan devam edebilmek için. Ama Hocam mesela soruyu yineleyebilir misiniz ya, zahmet olmasa, kusura bakmayın. Sorunuzu bir daha yineleyebilir misiniz? ya natürlich. Gibt es eine bestimmte Ursache, dass Sie sich müde fühlen? Zum Beispiel, vielleicht haben Sie Schmerzen oder haben Sie Schlafstörungen? Böyle. Eğer zaten hasta bir şikayet söylüyorsa, Schmerzen, Kopfschmerzen var diyor. Bu soruya gerek yok. Değil mi? Schmerzen söylüyor. Ursache'lerden birisi belli gibi. Sonra bana onu söylediyse Kopfschmerzen söylemiş. O zaman ilk onu incelemem lazım birazcık. Yani bana ne söylüyorsa aslında onu incelemem lazım. Morgan diye Kopfschmerzen işte. Ama Morgan diye Kopfschmerzen dediğinde Morgan diye Kopfschmerzen'a sahip olan neredeyse bir tek o sas var bizde. Çok ayrıntılı incelemenize gerek yok. Birkaç soru sormanız yeterli. Ve Morgan diye Kopfschmerzen'e sebep olabilir. Uyku problemi sebep olabilir gerçekten. Ekrem abi de burada ne yaptı? Schlafen Sie gut? O da haben Sie Probleme beim Schlafen? Hani bunun Ursache'si üzerine durdu. O sırada da işte uyku ile ilgili sorular geliyor. İşte hastanın söylediklerinden yola çıkaraktan onları not ediyorsunuz. Onun söylemediklerine yönelik sorular soruyorsunuz. İşte diyorum ki hasta benim dur schlafstörungum var. Aa, welche Probleme haben Sie durch Schlafen? İşte orada ne? İşte doktor hanım, özür dilerim araya girdim ama burada Kopfschmerzen'i sorgulamamak mı lazım? Yani klasik Schmerz analizi gibi Wogenau, Schitterer, gibi Kopfschmerzen'i sorgulayıp sonra uykuya geçmek olmaz mı sizce? Yok yok tabii ki olabilir. Ama mesela Morgan diye Kopfschmerzen'ın sebebi olarak Ekrem abi şlafı düşünmüş ve onu sorgulamış. O da çok yanlış Yok. değil. Ama Morgan Tiekop Schmerzen'da hani vaka bunun üzerinde çok durmuyor. O yüzden normalde bir Schmerzen'ı sorgularken neredeyse 9-10 soru soruyoruz ya bunların hepsini Yok. sormaya gerek yok. Mesela işte Morgan Tiekop Schmerzen diyor. Aa, Ihre Schmerzen verschwinden nach Aufwachen. No, zum Beispiel ein paar Stunden nach Aufwachen. İşte sizin uykunuz uyandıktan birkaç saat sonra kayboluyor. Doğru mu anlamışım? Ondan sonra işte tarif edebilir misiniz? Şiddeti nedir? Tam olarak nerede? Hani bunları sormak yeterli. Yok Verstärkendir, Lindert'tir. Hani bunları Okey. çok böyle sorgulamaya gerek yok burada. Okey. Teşekkür ederim. Vielen Dank. Sonra işte uyku ile ilgili bunlar. Hastanın verdiklerini not ediyorum, vermediklerini ben soruyorum. Mesela özellikle eşiyle ilgili mesela rahatsızlık ayrı odada uyuyor falan diyor ya. Orada eşi üzerinden sorabilirsiniz soruları. Bunu belirtiyorsa özellikle. İşte eşiniz başka herhangi bir şey fark etti mi? Hat ihr noch andere Sache bemerkt? Zum Beispiel vielleicht haben Sie Atem unterbrechung? Zaten bunu başlangıçta söylüyorsa hat ihr Mann ihr gesagt, wie viel Atemunterbrechung sie haben da diyebilirsiniz. Hani şöyle buradaki püf nokta şu, hasta zaten kendiliğinden Atemunterbrechung'u, Schnarchen'ı söylediyse onların üzerinde durabilmek için, onlarla ilgilendiğinizi belirtebilmek için ne kadar Atemunterbrechung'unuz varmış, hani eşiniz bunu fark etmiş mi gibi sorabilirsiniz. Ama zaten bunu hasta söylemedi kendiliğinden. Siz o zaman ya eşinizin fark ettiği bir şey var mı diye soruyorsunuz. O sırada söylüyor, yeterli. Yani buradaki maksat şu. Hastanın söylediği semptomla ilgilenmeniz. Onu incelediğinizi belli etmeniz. Yani ben en azından böyle yapıyordum. Sonrasında zaten hani az çok atım ses sayı söyledi. Şınarşını söyledi. Diğer OSAS'a ait belirtileri kendi söylemiyorsa siz sorabilirsiniz. Artık çünkü durum belli oldu. OSAS belli oldu. İşte ağızdan mı nefes alıp veriyor uyurken? Sabahleyin ağız kuruluğu var mı? İşte geceleri çok sık tuvalete gidiyor mu? Kilo alımı var mı? Hani bunlar OSAS'ın tipik semptomları. O yüzden hani burada sorabilirsiniz. Ama illa burada sormak zorunda da değilsiniz. Vegetatif anamnez kısmında da ortaya çıkabilir. Orada da sorabilirsiniz. Zaten vegetatif anamnezi ne yapıyorduk? Dört parçaya bölüyorduk. İşte FIBA, Schüttelfrost, Nachweis, Kallschweiß, Schweiß, Ausbrüche. Sonra apatit, Gewicht, Veränderungen, Schlaf. Zaten burada sorduklarınız, önceden sorduklarınızı bu kısımda sormuyorsunuz. Sonra Bruce Schmerzen, Lufnot, Herzrasen, işte Engegefühl. Ondan sonra gastrointestinal sistem, Übelkeit, Erbrechen, Wasserlassen Probleme und Stuhlgang Probleme gibi. Ha, burada şu da önemli tabii ki. Hangi diferansiyel tanıları düşünüyorsanız, mesela işte anemiyi düşünüyorsunuz, mesela Hers insüfisiyensi düşünüyorsunuz, onlara dair birkaç trik soru sorabilirsiniz aktüel anamnezede. Mesela Ekrem abi burada ne yaptı? Haben Sie geschwollene Beine bemerkt? Hani işte ödemli bir bein fark ettiniz mi diye sordu. Değil mi? Niçin sordu bunu? Hers insüfisiyens için. Ya da haben Sie Lufnot, können Sie vielleicht legen, zum Schlafen oder brauchen Sie ein paar Kissen diye sordu. Niye? Bunlar Hers insüfisiyensi dışlamak için mesela sorduğu sorular. O yüzden mesela bunları sorduğu için Ekrem abi diferansiyel diagnozda Hers insüfisiyens de diyebilirdi gibi. Ya da anemiyi sorgulamak için İlla bunun için soru sormanıza gerek yok anemi için. Zaten onun söylediği bir sürü semptom anemiye işaret ediyor. Ama hani sormak isterseniz haben Sie in letzter Zeit häufige Blutungen zum Beispiel Nasenblutungen, Zahnfleischenblutungen diye sorabilirsiniz. Ya da ist Ihre Haut in letzter Zeit blase geworden? Hani solgun oldu mu gibi hani sorabilirsiniz. Ama bunları sormanız şart değil dediğim gibi. Zaten çok vakit yok. Ne kadar az soru o kadar iyi. Toplamda 10-15 soru aktüel anamneze kısmında hani hastaya sorabilseniz bu sizin aktif olarak konuştuğunuzu gösterir zaten. Sorularla ilgili böyle. Hani reaksiyonlarla ilgili Ekrem abi hani genel olarak güzel yaptı. Sadece benim dikkatimi çeken hani şöyle olsa daha iyi olur dediğim işte annesinde depresyon var ya işte bu erblich mi diye soruyor. Bunu bir sürü vakada duyacaksınız. İşte ay babasında hipertansiyon var, bu erblich midir diye soruyor. Babasında gurun eşitler var, bu erblidir midir soruyor. İşte bir sürü hastalık için hastalar böyle şeyler sorabiliyorlar. Ben böyle olduğunda şöyle diyordum. Sonuçta ailede bir yüklülük var, ona binaen bunu soruyor. Ya ich verstehe ihre Angst, aber yani önce onun anksiyetesini anladığımı söylüyordum. Sonra da şöyle diyordum. Aber das ist nicht so 100% erblich. Es gibt viele verschiedene Ursache für ihre Beschwerden diyordum. Yani önce kaygısını anlıyordum. Sonra diyordum bu %100 erblich değil. Başka bunun sebepleri de var demek istiyordum. Yani kötüye gitmesin diye. Bunu şöyle de diyebilirsiniz. Ja, ich verstehe Ihre Angst. Das könnte sein, aber das bedeutet nicht 100% erblich zu sein. Es gibt viele verschiedene Ursache. Zum Beispiel. Yani böyle şekillendirebilirsiniz. Bunu dediğim gibi bu tarz benzer örüntüdeki tüm sorular için kullanabilirsiniz. Böyle söylemek daha mantıklı geliyor bana. Zaten Ekrem abi de buna benzer hani bir şey söylüyor oldu. Sadece işte hastanın empati göstermek, başka sebepler de olabileceğini hani vurgulamak ve daha emin gözükmek hastanın gözünde. Hani ihtenki ifadeleri, vielleicht ifadeleri, ich bin mir nicht sicher ifadeleri ya bunlar kullanılamaz diye bir şey yok ama ne kadar az kullansak o kadar iyi olur. Öyle. Reaksiyonlarla ilgili sormak istediğiniz başka herhangi bir şey var mı? Ya da Humbert Prosent için şöyle denebilir. Nicht unbedingt. Yani bu da Ya ben şart değil demek hem o eminliği veriyor hem de yüzde sayısal bir şey ya da o ihtimalle alakalı bir şey beklentiyi de ortadan kaldırıyor gibi sanki. ja. Das ist nicht unbedingt. Aynen böyle de denilebilir. Das ist nicht unbedingt. Es gibt viele verschiedene Ursachen. Böyle devam edebilir. Okay. Başka bir soru yok galiba. Reaksiyonlarla ilgili. Dediğim gibi Teil 1 kısmında ben hastalara Schlaf bezogene Atemstörungen diyordum. Dokümentasyonda ve doktor görüşmesinde obstrüktif Schlaf apne sendrom diyordum. Diferansiyel diagnoz olarak da ben de hipotiroze ve anemiyi tanımlıyordum. Başka bir sürü hastalıkta da bunları tanımlayabiliyorum. Hani sonuçta diferansiyel diagnoz olarak tanımladığınız hastalıkları da iyi bilmeniz lazım. Oralardan da sonra gelebilir. Onları iyi bilebilmek anlamında diğer hastalıklarda da ortak kullanabileceğim diferansiyel diagnozları tercih ediyordum. Tabii bir sürü farklı diferansiyel diagnoz olabilir. Öyle. Varsa bu vakayla ilgili sorularını sormak istediğiniz herhangi bir şey ben kendi çalışma sürecimde öğrendiklerimle ilgili paylaşabilirim. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Evet. Okay.